Der Tod des James Dean. Eine Montage von Alfred Andersch. Regie Friedhelm Ortmann. Gegenübergestellt wurden in dieser Sendung zwei Gruppen von Texten. Da ist einmal der Bericht des amerikanischen Schriftstellers John Dos Passos über Leben und Tod des Schauspielers James Dean. In den Ausschnitten aus dem großen Gedicht des jungen Allen Ginsberg, das den Titel Geheul trägt, weitet sich die einfache Reportage Dos Passos aus zum Bericht vom Seelenzustand derer, die man die finstere Jugend Amerikas nennt, oder auch die geschlagene Generation. Allen Ginsberg wurde mit diesem Gedicht ihr Sprecher. Da ist zum anderen der Bericht des Journalisten Robert Lawrie über den Weltmeisterschaftskampf im Mittelgewicht zwischen Ray Robinson und Jake LaMotta. Zu ihm gehören die Stimmen einiger älterer, aber noch nicht sehr alter Dichter Amerikas, wie Cummings, Kenneth Patchen, Kenneth Rexroth, Robinson Jeffers und Delmore Schwarz. Zwischen dem Kampf in Chicago und dem Tod von James Dean liegt ein Zeitraum von etwa 5 Jahren. In diesen 5 Jahren hat sich entwickelt, was in einer Gestalt wie James Dean und in einem Gedicht wie dem von Allen Ginsberg Gestalt gewann. In den Texten der Älteren, in der Figur Ray Robinsons, wie Lawrie sie zeichnet, ist die Stimmung 5 Jahre später schon vorgeformt. Die Dichter wissen mehr. Deshalb wurden diese Dokumente ineinander montiert. Und weil die finstere Jugend da ist. Unter uns. In Amerika, in Deutschland, in Russland, überall. In Amerika hat sie bereits zur Sprache gefunden. Darum ist es möglich, von ihr zu sprechen. By Gory, by Jingo, by G, by Gosh, by Gum. Verstummen muss das Gequatsche von der Schönheit. Was könnte schöner sein als unsere tapferen, seligen Toten, die wie die Löwen zum Gemetzel rannten, munter, nicht stoppten, um zu denken. Lieber starben sie. Soll nun der Freiheitsstimme nicht mehr tönen? Sprach's? Und kippt da ein Glas Wasser runter. Der Ring war jetzt leer. Und in seiner Leere bot er denselben mageren Anblick aufgeblasener Wichtigkeit, den ein Schlachtfeld bietet, wenn eine Schlacht geschlagen ist und die nächste noch nicht begonnen hat. Auf dem Boden nahe der Ringmitte war ein matter, frischer Fleck von Bang Bangs Blut. Auf allen Seiten des Stadions gingen die Lichter aus. Die Orgel verstummte. Nur der kleine verlassene Ring dort unten leuchtete noch. 15.000 Menschen können nicht völlig still sein, aber wenn sie es versuchen, dann ist es ein eindrucksvolles Unterfangen. Jetzt versuchten sie es, als zwei lange Lichtstangen von Scheinwerfern irgendwo nahe der Decke plötzlich nach unten sprangen, sich zögernd einige Male über die Zuschauermenge hin und her tasteten, dann wie ein riesiges, ungewolltes Symbol des bevorstehenden Leidens ein Kreuz formten und sich auf die Türen an den entgegengesetzten Seiten des Stadions hefteten. Ich sah die besten Köpfe meiner Generation vom Wahn zerstört, hungrig, hysterisch, nackt. Die Arm zerfetzt, hohläugig und blau im übernatürlichen Dunkel der arme Leute Wohnungen rauchend saßen, schwimmend über dem Häusermeer in Jazz-Ekstase. Die unter der S-Bahn ihr Hirn dem Himmel zeigten und wahrnahmen schwankende mohammedanische Engel auf Mietskasernendächern. Die durch die Universitäten gingen mit strahlend kühlen Augen, Arkansas-Traumbilder und höllisch erhellte Tragödien bei den Schülern des Krieges erweckend. die in Unterhosen auf dreckigen Buden hockten, ihr Geld im Papierkorb verbrennend und lauschend auf die Angst von nebenan. James Dean ist tot seit 3 Jahren, aber immer noch geistert er, jung und finster, durch die Schlagzeilen. James Dean ist tot, seit 3 Jahren. Aber wenn Sie aus dem dumpfen Dunkel, aus der Stickluft der Vorstadtkinos drängeln, wo ein alter Dean-Film läuft, die Boys in den Lederjacken, in den hohen Stiefeln, die Boys in den hautengen Blue Jeans, die Boys mit den handbreiten Motorradkoppeln um den Leib, so stehen Sie heute noch da. Einer neben dem anderen, vor den Spiegeln in der Herrentoilette. Und Sie blicken Ihr Spiegelbild an und sehen James Dean. Die meuternde Frisur, die tief sitzenden, schwimmenden Augen des Ausgestoßenen, den bitteren Ausdruck des Geschlagenen im Gesicht, die Lippen höhnisch verzogen. Sie ziehen die Taschenkämme, sie wühlen in ihrem Haar und klatschen es hin, einer wie der andere, auf den Millimeter genau. Hingerissen tauchen ihre Augen in die Augen im Spiegel. Sie verzerren den Mund zu einer Grimasse der Verachtung. Jeder Fan, ein gottverlassener Narziss, verliebt in sein eigenes Bild, jeder ein kleiner James Dean. Im nächsten Jahr wird die Erde uns bedecken. Jetzt stehen wir hier und sehen den Mädchen, die vorbeikommen, nach und lachen. Wir wetten auf langsame Pferde und trinken billigen Gin. Wir haben nichts zu tun, nichts, wo wir hingehen könnten. Keiner. Das vergangene Jahr war das Jahr zuvor und nicht mehr. Wir waren damals nicht jünger und sind heute nicht älter. Als Jake LaMotta, der Champion im leopardengefleckten Umhang, 3/4 der langen Strecke zurückgelegt hatte, hielt er an. Und die Menge jubelte ihm zu, während Ray Robinson, der Herausforderer, seinen Weg fortsetzte. Eine rituelle Regel ist, dass der Herausforderer zuerst den Ring betritt. Und als Ray Robinson durch die Seile schlüpfte und seinen Gehilfen gegenüberstand, ohne Schattenboxen, ohne über dem Kopf gefaltete Hände, ohne Gesten für das Publikum, erhielt er mäßigen Applaus, der nicht zu vergleichen war mit dem Getöse, das sich erhob, als LaMotta den Ring betrat und seinen massiven, harten Körper einmal im Kreise drehte, indem er seinen mächtigen Arm emporhob, sodass alle Welt ihn bewundern konnte. Der klassische Zweikampf bleibt sich immer gleich. Ein schmächtiger, behender Mann von einnehmendem Äußeren kämpft gegen ein hässliches Ungetüm, das größer und stärker ist als er, und besiegt es. Das Ungetüm ist mutig und greift an, ohne auf seine Sicherheit bedacht zu sein. Auch der Mann ist mutig, aber er muss sich anderer Waffen bedienen als nur der blinden Kraft. Der echte Boxer gebraucht seinen Kopf und gestaltet sich Runde um Runde den Kampf nach seinem eigenen Tempo. Es war Ray Robinsons Plan, den Stier bis in die Zehenspitzen zu ermatten, bevor er ihn zum Opfer darbrachte. Da das 7 oder 10 oder 12 Runden dauern konnte, in denen er landen und dem gewaltigen, entschlossenen Ungetüm ausweichen musste, steckte der Plan voller Gefahren. Gerade diese besondere Art der Gefahren gab dem Kampf das besondere Interesse, das er anderen großen Treffen voraus hatte. Die auf der Rückreise durch Laredo mit Marihuana für New York im Gürtel Bauchtritte bekamen, die sich an U-Bahnen ketteten, um die endlose Fahrt von der Battery zur Heiligen Bronx mit Wachtabletten zu erleben, bis der Lärm der Räder und Kinder sie schauernd, mundmatt und verblödet, allen Geistes entleert im grauen Zwielicht des Zoos erschlug. die sich in Güterwagen Feuer gaben. In Güterwagen, die durch den Schnee rasselten, einsamen Farmen bei Großvater Nacht entgegen. Die durch die Straßen Idahos irrten, auf Suche nach sehenden indischen Engeln, die auch sehende indische Engel wären. Die Plotin, Poe, Juan de la Cruz, Telepathie und Bob-Kabbala-Studien trieben, weil der Kosmos in Kansas emphatisch unter ihren Füßen vibrierte. Die sich Zigarettenlöcher in die Arme brannten, dem narkotischen Tabakmief des Kapitalismus zum Trotz. Seine Presseagenten haben uns alles erzählt, wie James Dean ohne elterliche Liebe aufgewachsen sei. Eine Waise, ein Farmerjunge, der in der Schule nicht mitkam, ein armes Kind, das nie eine Chance hatte, ein Sohn der schwarzen Erde von Indiana. Nie hatte er den näselnden Tonfall des Mittelwestens ganz abgelegt. Damals im Mittelwesten. Geister der Vergangenheit. Träumereien von der guten alten Zeit der Zwiebackfässer in den Gemischtwarenläden. Das Leben auf dem Mississippi. Die langen Träume der Jugend. Da Amerika noch barfuß ging in seiner Jugend. Der Reisende aus Arkansas. Huck Finn, der Hundertjährige, immer noch mit Jim, dem entlaufenen Sklaven, auf dem unsterblichen Floß, stromabtreibend. Es gab eine Zeit, da konnte man über sie lächeln, über die Jugend Amerikas. Sie ist vorbei. Wir geben uns Mühe, auszusehen, wie junge Männer aussehen. Hinter unseren Gesichtern fühlen wir nichts, weder so oder so. Wir werden wahrscheinlich sehr tot sein, wenn wir sterben. Wir waren die ganze Zeit nichts, nicht einmal Soldaten. Wir sind die gekränkten Brüder, die verzweifelte Jugend, Schlafwandler in einem dunklen, furchtbaren Land, wo Einsamkeit wie ein schmutziges Messer uns an der Kehle sitzt. Kalt sehen die Sterne uns an, Mensch. Kalte Sterne und Dirnen. Aber schon in der ersten Runde, als Jake LaMotta, kein Leopard, sondern nur ein Mann, nachdem er seinen Umhang abgelegt hatte, geduckt und kampfeslüstern über den Ring auf Robinson losging, mit einer im Winkel von 45 Grad auf Robinsons Gesicht gezielten linken, wurde noch etwas anderes offenbar. Der Stier war von der Größe der Begebenheit zu einer Leistung befeuert, die ihm niemand zugetraut hätte. Und eine solche Befeuerung kann sich manchmal trotz Schönheit und Geist und Plänen und Behendigkeit durchsetzen. Ray Robinson in eigener Person und eigener Leistung jabte hart mit seiner Linken und wich aus und jabte wieder und wich aus und fehlte, aber wich aus. Und LaMotta, der gern nehmen wollte, wenn er dafür das Privileg eintauschen konnte zu geben, blieb ihm auf den Fersen mit einem Gesicht, das keine Deckung hatte gegen die stechende Linke, aber mit Fäusten, die gegen Reys Gesicht und Körper gerichtet waren. Die Menge, die von Plänen nichts wissen wollte, sondern nur von Angriffslust und Mut, jubelte für LaMotta, dass die Ohren dröhnten. Und ihr eigenes Blut verblendete sie. Sie bejubelte ihn durch die zweite und dritte und vierte und fünfte und sechste und siebente und achte und neunte Runde. Die das gesottene Hammelfleisch der Fantasie aßen oder den Krebs auf schlammigen Fußböden des armen Viertels verdauten, die in Harlem im sechsten Stock husteten, flammengekrönt unter dem schwindsüchtigen Himmel, umgeben von orangefarbenen Kisten voll Theologie, die aus Verzweiflung in ihren Fenstern sangen, aus dem U-Bahn-Fenster fielen, in den dreckigen Passaic-Fluss sprangen, auf zerbrochenen Weingläsern barfuß tanzten, europäisch-nostalgische Jazzplatten aus dem Deutschland der 30er Jahre zerschlugen, den Whisky austranken und ächzend ins blutige Klosett spien, Schluchzen im Ohr und den Stoß kolossaler Fabrikpfeifen. Die in ihren unschuldigen Flanellanzügen auf Madison Avenue lebendig verbrannt wurden im Feuerstoß bleierner Verse und dem überspannten Gerassel eiserner Moderegimenter und dem Dynamitgekreisch androgyner Werbefachleute und dem Tränengas finsterer, kluger Redakteure oder die einfach von den trunkenen Taxis der unbedingten Wirklichkeit überfahren wurden. Ich nehme mich und meine Arbeit tödlich ernst. So äußerte sich den Filmmagazinen zufolge James Dean über seinen Charakter. Ich bin entsetzlich scheu, linkisch und so besessen und nervös, dass ich nicht begreife, wie es jemand mit mir im selben Zimmer aushalten kann. Ich jedenfalls könnte die Gesellschaft eines Menschen, wie ich es bin, einfach nicht ertragen. Die Teenager aber sagen: Er hat recht. Alles, was er gesagt hat, war rau. Einfach rau. Die Jugend Amerikas geht nicht mehr barfuß, sondern in California-Slippers. Die Farmersjungen aus dem Mittelwesten wissen nichts mehr von Kühen, die vor Tagesanbruch gemolken werden müssen. Sie haben kein Holz mehr zu hacken, keine Pferde mehr zu striegeln, keinen Hafer mehr auszuteilen, keine Öllampen mehr nachzufüllen. Sie haben nichts mehr zu tun. Und vor dem Schlafengehen wartet kein Kapitel aus der Bibel mehr darauf, vorgelesen zu werden. Keine stimmgewaltigen Pfarrherren bläuen ihnen mehr Sonntag für Sonntag von der Kanzel herab ein. Der schmale Pfad führt zum Himmel, der breite in die Hölle. Niemand prüft sie mehr auf Herz und Nieren. Höchstens ist einmal ein Paket vom Supermarket heimzubringen. Oder vielleicht der Wagen zu waschen, ehe man rasch zum Drugstore um die Ecke fährt, um ein Coca-Cola zu trinken oder ein Päckchen Zigaretten zu holen, die bekannte Marke. Oder ein Comicheft voller wüster Zinken. Die rufen Mord und Nierenschlag und Vergewaltigung auf jeder Seite. Saftige Sachen sind das Geschäft. Die fiesen Verkaufskanonen wissen, wo der Nerv sitzt. Aus den Radios trommelt der letzte Rock. Auf dem Bildschirm verschwimmt die neueste Schnulzenkönigin und die Verkaufskanonen heulen dazwischen: Kauft den neuen Transistorempfänger, Handteller groß, zum Mitnehmen in die Ferien, damit ihr auch am Meer, im donnernden Rauschen der Brandung oder im tiefsten Gebirgstal, zelten zwischen grünen Hügeln, nicht allein seid und dass ihr euch nie und nimmer befreit vom Geheul und Gewinsel derer, die euch etwas verkaufen wollen. Sie haben es satt. Ist das das Leben? Die jung sind, wissen es besser. Ihre Väter haben einen Krieg gewonnen und dafür den Frieden verloren, weil sie zu feige waren, ihn zu behaupten. Sie haben sich von den Bonzen und den Politikern einwickeln und fertig machen lassen. Sie sind unterdrückt und merken es nicht. Ihre Augen hängen am Fernsehschirm. Freiheit. Ich höre immer Freiheit. Wozu soll das gut sein? Wir wollen Sicherheit für alle und Renten und Fürsorge und Haifischflossen auf unsere Wagen und alles freundlich verpackt. Aber für die Aura, den Glanz des Lebens, gibt es keine Frischhaltepackung. Die jung sind, wissen das ganz genau. Ich würde meine Hand in langsamem Feuer verbrennen, die Zukunft zu ändern. Ich handelte töricht. Die Schönheit des heutigen Menschen ist nicht in den Einzelnen, sie ist in dem verzweifelten Rhythmus, den dumpfen, sich drängenden Massen, im Tanzschritt der traumgeleiteten Massen den Berg hinunter. Die Masse erkannte nicht, dass der angreifende Mann nicht immer der siegende Mann ist. dass ein Boxer mit Reichs außergewöhnlichem Können im Ausweichen härter treffen kann als die meisten Boxer im Vordringen. Dass Ray plante, seinen Stier auszubluten und ihn an der Nase herumzuführen und zu ermatten, bis diese eisernen Fäuste unter ihrem eigenen Gesicht heruntersanken und diese langsamen Füße ihn nicht mehr vorwärts trugen. Die Menge wollte nicht sehen, dass mit jeder neuen Runde Lamotta ein neues rotes Mal seines Mutes trug. Einen hellen roten Fleck wie ein Muttermal um seine Nase, schmerzhafte Wunden an beiden Backen, ein geschwollenes linkes Auge. Die in elenden Riesenkinos dahindämmerten, in Träumen umhergeschoben wurden, jäh in Manhattan erwachten und sich verkatert vom unbarmherzigen Tokaier und erschreckt vom Graus eiserner Träume auf Third Avenue aus Kellern verzogen und auf die Stempelstellen wankten, die in Kisten saßen, um das Dunkel unter Brücken einzuatmen und dann aufstanden, Klavikorde auf ihren Speichern zu bauen, die ihre Uhren vom Dach schmissen, um eine Ewigkeit jenseits der Zeit zu wählen. Aber Wecker fielen ihnen im nächsten Jahrzehnt täglich aufs Haupt. Die nach Denver fuhren, in Denver starben, nach Denver kehrten zu fruchtloser Wacht, die Denver hüteten und einsam starrten in Denver und endlich gingen, die Zeit zu erfragen. Und jetzt vermisst Denver seine Helden. Sicher, sie haben es satt. Wie sollten sie es nicht satt haben? James Dean hatte es auch dann noch satt, als der Erfolg da war, als er im Geld schwamm. Darin unterschied er sich von der Masse jener Halbstarken, die vor den Kinoeingängen herumlungern. Er hatte das Zeug zu einem großen Schauspieler, so urteilten die Kritiker. Er gewann einen Filmpreis nach dem anderen, das Publikum wählte ihn zum Filmschauspieler des Jahres, als er bereits tot war. Eine rare Mischung von Wahrheit, Schönheit und Komik zeichnet sein Talent aus. Damals schon in seinen Anfängen hieß es, James Dean hat die Nase voll. Und es hieß, die Familienverhältnisse sind schuld daran. Die Ehe seiner Eltern war entzwei gegangen. Seit ich 9 Jahre alt bin, habe ich keine Mutter gehabt. Sie hat vergessen, dass es mich gab. Ich bin ihr nichts schuldig. Von mir hat keiner was zu wollen. Sein Vater heiratete ein zweites Mal. James wurde zu einer Tante und seinem Onkel gesteckt, die eine kleine Farm in Fairmount, Indiana, besaßen. Er war ein Eigenbrötler. Seine Augen waren sehr schlecht. Er kam in der Schule nicht mit. Aber als er in die Oberstufe kam, spielte er Baseball und Basketball, war der Erste in Leichtathletik und spielte die Hauptrollen auf der Schulbühne. Als Primaner wurde ihm die Ehrennadel bester Sportler des Jahres verliehen. An der Schule gab es auch einen Kurs für Spracherziehung und Redekunst. Die Lehrerin, die diesen Unterricht gab, war sehr von ihm eingenommen. Sie witterte das Talent. Sie half ihm bei der Einstudierung seiner Rollen. Sie veranlasste ihn, an einem Wettbewerb des Staates Indiana teilzunehmen. Auf dieser Veranstaltung trug er den Wahnsinnigen von Dickens vor und gewann den ersten Preis. Als in Colorado ein allamerikanischer Wettbewerb im gleichen Fach ausgeschrieben wurde, brachte sie ihn soweit, sich dafür zu melden. Dean fiel durch. Plötzlich hatte er es satt. Der Lehrerin hat er seinen Misserfolg nie verziehen. Sein Vater arbeitete als Zahntechniker in Los Angeles. James Dean zog nach dem Abitur zu ihm. In Los Angeles lernte er einen Mann kennen, der Schauspieler werden wollte und bei einem ehemaligen Hollywood-Star Stunden nahm. Dean schloss sich an. Als er vor den Schülern eine Fichte im Sturm pantomimisch darstellte, war die ganze Klasse hingerissen. Dean hatte seinen Beruf gefunden. Er lungerte in Los Angeles herum, gewöhnlich vollkommen pleite, arbeitete als Platzanweiser in einem Kino, schnappte sich gelegentlich eine Statistenrolle in den großen Filmstudios oder einen kleinen Auftritt im Fernsehen. Träumte, hungerte, von Wünschen verzehrt, aß kalte Spaghetti aus der Büchse. Schmutziges Hemd, Haare, die nach dem Friseur schrien, Stoppeln im Gesicht. Er war der ruppigste Hund, der in ganz Los Angeles herumlief. Wenn es nicht anders ging, half er als Parkwächter aus, um zu einem halben Dollar zu kommen. Ein halber Dollar. Das bedeutete ein Hacksteak und eine Tasse Kaffee. Und das Leid ist so drückend, dass deine Menschen gehen und Vernichtung erbitten. Das ist leider nicht ungewöhnlich im Leben. Ausgenommen ist keiner. Doch warum darauf bestehen? Jetzt aber das Schlimmste. Du hast niemals Dämonen, noch Leidenschaft, noch Idealismus als wirklichen Gott angesehen. Aber in der 9. Runde zeigte Ray, auf welche Seite der Kampf sich neigte. Indem er nun zum Angriff überging und Haken und Jabs und vernichtende Schläge austeilte, statt zurückzuweichen und zu kontern. Noch ging der Stier auf seinen Gegner los, aber es war ein müderer Stier, der weich wurde. Er versuchte nicht mehr, seinen Quälgeist auszupunkten und Runden zu gewinnen, sondern lediglich anzugreifen und irgendwie durch irgendein wildes Wunder den glücklichen Punch zu landen, der den Kampf entschied. Aber es war später für Jake LaMotta, als man ahnen konnte. Was Ray Robinson in der 9. Runde angedeutet hatte, demonstrierte er in der 10. Er setzte seine Lektion in der 11. fort. Er stand den Todeszuckungen eines Champions gegenüber. Diesem ergreifenden, tragischen Augenblick, als Jake LaMotta von den Toten zurückkehrte, ihn in die Ecke drängte und auf ihn einschlug mit allem, was er nicht mehr hatte. Er schlug auf einen schwer gedeckten Mann, der nur aus Ellbogen und Handschuhen und Unterarmen und beweglichen Gliedern bestand, der seinen Stier die letzte Unze Angriffskraft verbluten ließ, sich dann an ihm vorbeimanövrierte, um die letzte Phase einzuleiten. Die nach Mexiko gingen, eine Gewohnheit pflegen, nach Rocky Mount Buddha anbeten, oder nach Tanger zu Knaben, oder zur schwarzen Southern Pacific Lokomotive, oder nach Harvard zum Narzissuskomplex, nach Woodlawn zur Orgie oder ins Grab. Die vor Gericht das Radio als unzurechnungsfähiges, hypnotisches Mittel anklagen wollten und mit ihrem eigenen Wahnsinn und ihren Händen und unentschiedenen Geschworenen verblieben. Die Vortragende über Dadaismus am City College mit Kartoffelsalat bewarfen und später auf den Granitstufen des Tollhauses mit rasiertem Kopf und von Selbstmord faselndem Wortsalat erschienen und sofortige Lobotomie verlangten. Denen man anstattdessen die konkrete Lehre gab von Insulin, Metrazol, Elektroschock, Wassertherapie, Psychotherapie, Wiederherstellungstherapie, Ping-Pong und Amnesie. James Dean verlor langsam die Geduld. In Los Angeles kam er nicht voran. Er entschloss sich, es mit New York zu versuchen, setzte sich in den Autobus und fuhr quer durch den ganzen Kontinent. Ein Jahr lang trieb er sich unter den arbeitslosen Schauspielern am Broadway herum. In New York ist wenigstens etwas los. Es ist eine lebendige und schöpferische Stadt, pflegte James Dean den Reportern zu versichern. Mir liegt die rhythmische Figur von New York, sein Tonus, seine Tempi. Er fing an, einen Privatjargon zu sprechen, montiert aus Kaffeehausgeschwätz über Bebop und Bach, ein paar abgestandenen Brocken Freud, Formeln des Existenzialismus, Gesprächsfetzen aus Genet-Übersetzungen, unterm Ladentisch verkauft, unsere liebe Frau von den Blumen. Diese Tour könnt ihr ohne mich schieben. Slang als Ausdruck der Persönlichkeit. In der schäbigen Wüste des New Yorker Sommers war James Dean allein. Es fehlte ihm an allem, an Freunden, an Mädchen, an Piepen. Da kommt seine Chance und er greift sofort zu. Ein junger Regisseur interessiert sich für ihn, lädt ihn zum Segeln ein auf seine Jolle draußen im Sund, gibt ihm eine Rolle in einem Stück, das alsbald durchfällt. Aber New York hat Dean gesehen. Seine nächste Rolle ist die des erpresserischen Arabers aus dem Immoralisten von André Gide. Er wirft die Rolle nach ein paar Aufführungen wieder hin. Das Stück wird abgesetzt. Aber die Leute, die am Broadway zählen und die das Theatergeschäft kennen, haben ihn spielen sehen. Die Kritiken sind fulminant. Dean ist entdeckt. Geh mit Haut und Haaren in deine Rolle ein, hat Stanislavski seinen Schülern geraten. Dean nimmt ihn beim Wort. Sein Benehmen ist unerträglich. Wenn er mit den Reportern redet, klebt ihm die Zigarette an der Unterlippe und er wirft ihnen seine Sätze hin, wie man einem Hund einen Knochen hinwirft. Schließlich kann ich nicht nach Feierabend den umgänglichen Dackel spielen, wenn ich an einer Rolle wie Karl arbeite, die absolut dämonisch ist. Man sagte, wir seien verloren, unmoralisch, verrückt und kam mit Wirtschaftsplänen dazwischen. Und heute schlagen Millionen, die in den Sarg der Verhältnisse eingesperrt sind, gegen die unter Erde vergrabenen Stirnen, drängen sich in verfallenen Kellern und hadern über ihr eigenes, in Fetzen zerrissenes Fleisch. Durch die 12. und einen Teil der 13. Runde blieb Lamottas Stolz, dass er im Ring immer aufrecht auf den Beinen stand, unangetastet, während das Gesicht, das zu diesem Stolz gehörte, sich fürchterlich veränderte. Eine Menge, die gekommen war, um Blut zu sehen, sah Blut. Sah, wie ein Mann zerschlagen wurde. Sah, wie sich ein Plan aus dem scheinbar zufälligen Austausch von Schlagkraft und Ausweichtaktik der früheren Runden herausschälte. Die Menge, stehend und brüllend wie ein einziges, heiseres, unmenschliches Tier, war eine wankelmütige Menge, denn sie hatte Lamotta vergessen und brüllte für das, was sie eigentlich sehen wollte. Das Blut, den Schmerz, die Gewalt und einen neuen Champion, selbst verletzt und blutig, der in einem plötzlichen, blutbeschmierten Glanz vor sie hintrat. Ich sah die besten Köpfe meiner Generation vom Wahn zerstört, hungrig, hysterisch, nackt, die sich auf der Suche nach einem Ei unter Metzgerautos werfen, um dann nach Jahren wiederzukehren, richtig kahl, bis auf eine Perücke aus Blut und Tränen und Fingern, ins grausam sichtbare Tollhaus-Schicksal der Säle in den Wahnsinnsstädten des Ostens, der stinkenden Hallen Rocklands und Greystones im Pilgerstaat Massachusetts, mit den Echos der Seele feilschend, im Rock'n'Roll der Mitternachtseinzelzellen, Krommlechreiche der Liebe, der Lebenstraum ein Albdruck, steingewordene Körper, schwer wie der Mond. Absolut dämonisch. Aber wer konnte ihm widerstehen? Die finstere Jugend Amerikas ist ein Mythos der Kasse macht. Agenten, Manager, Artikelschreiber und Fotografen belagern James Dean, längst ehe sein erster Film in den Kinos anläuft. Selbstverwirklichung, Ausdruck der eigenen Persönlichkeit um jeden Preis und auf jede Gefahr hin. Die Schauspielkunst ist die einzige richtige Art und Weise, seine Neurosen abzureagieren. Er steckt die ersten Gagen ein und schafft sich sofort eine erstklassige Kamera an, um Aufnahmen von sich selbst zu machen. Selbstporträts in Schwarz. Geladen mit Melancholie und Ressentiment. Ein trauriges Gesicht, das den Tod auf sich zukommen sieht. Wer könnte ihm widerstehen? Die Fotos, hart ausgeleuchtet, Licht und Schatten, den Kopf in der Schlinge, statt des tödlichen Dolches ein Küchenmesser. Er beginnt von der Bildhauerei zu schwärmen. Bildhauer müsste man sein. Rennwagen sind seine große Leidenschaft. Geschwindigkeit ist der beste Tod. Er bastelt sich Mobiles, bewegliche Plastiken. Er beschäftigt sich mit dem Stierkampf, liest Hemingways Tod am Nachmittag. Die Rolle, die er vor den Kameras spielt, spielt er weiter, wenn er aus dem Studio kommt. Einer seiner Regisseure nennt ihn einen misstrauischen Einzelgänger, der ständig auf der Hut ist. Ein anderer bringt mehr Nachsicht für ihn auf. Das ist ein Junge, der im Kommen ist, weiter nichts. In James Dean bewunderten die Teenager ihr Ebenbild. Alles, was er sagte, war rau. Als Giganten gedreht wurde, war es schon so weit, dass er sich ärgerte, wenn sich niemand nach ihm umdrehte, um zu sehen, wie er lässig in seine Höhle die Villa Capri schob. Er war schließlich James Dean. War das etwa nichts? An der Mambo-Trommel war er ganz groß. Sein Junggesellenhaus dröhnte wie eine riesige Jukebox. Die Plattenspieler liefen ständig. Er musste sich ein abgelegenes Grundstück suchen. Kein Nachbar hätte den unaufhörlichen Rock'n'Roll ertragen. Es wird Zeit, dass man sich aufrafft und diesen banalen Traum abwirft und sich in das Gedränge der Bahnhöfe unter der Erde begibt. Dorthin, wo man die Last der schlanken Gebäude fühlt, wo eng in der U-Bahn, anonym in der Menge, gut angezogen oder ärmlich, dich die vielen umstehen und gefangen in einem Zorn, der wie in einer Maschine gelenkt ist, dein Schicksal bedeuten. Das Mitleid kann sich gelegentlich sogar zwischen die Seile eines Kampfrings drängen. Und Ray Robinson, in der 13. Runde vor seinem weit offenen, gekrümmten, rückwärts torkelnden Gegner, hielt manchmal sekundenlang im Angriff inne und schien fast widerwillig von Neuem zuzuschlagen. Niemand erwähnte das am nächsten Tag in den Zeitungen, denn die meisten Sportreporter hatten ganz andere Dinge zu beobachten. Aber diese Augenblicke des Zögerns in der 13. Runde, bevor der Schiedsrichter den Kampf unterbrach und den neuen Champion in seine Ecke zurückführte, gaben Ray einen Anstrich von Größe. Die auf Union Square erzkommunistische Hefte verteilten, schluchzend und sich entkleidend, während die Sirenen Los Alamos sie niederheulten und Wall Street sie niederheulte und die Staten Island Fähre heulte auch. Die aus verfaulter Tiere Lunge, Herz, Klauen, Schwanz, Borscht und Tortillas kochten, während sie nach dem reinen vegetarischen Reich lechzten. Ach Karl, wenn du nicht standhältst, halt auch ich nicht stand. Und jetzt bist du wirklich im totalen, tierischen Sumpf der Zeit. Dean ist arriviert. Manchmal, wenn er einen ruhigen Abend hat, zeigt er sich in einem Nachtclub in Hollywood. Es macht ihm Spaß, mit anderen Berühmtheiten zusammen gesehen zu werden. Eine Zeit lang gibt er sich mit einer jungen Schauspielerin ab, die im Fernsehen als der Vampir auftritt. Das blutrünstige Gespenstermädchen, das den Leuten im trauten Heim zu ihrer täglichen Dosis Gänsehaut verhilft. Wie ein Bilderwitz von Charles Adams. Dean und der Vampir? Die Geschichte einer großen Liebe? Alle, die Dean kennen, sagen nichts dergleichen. Aber wie warmherzig das Mädchen unter der Schminke sei, wie sie James und seine unterdrückte Wut auf die Welt verstehe. Er hat keine Geheimnisse vor ihr. Wenige Tage vor seinem Tod schreibt sie ihm eine Postkarte. Das Bild zeigt sie im Vampirkostüm neben einem offenen Grab. Der Text: Komm mit. Platon sagt es ihm. Er konnte es nicht glauben. Jesus sagt es ihm. Er wollte es nicht glauben. Lao Tse sagt es ihm. Und ob? Und General, jawohl, Sherman. Und sogar, ob du es glaubst oder nicht, du sagtest es ihm, ich sagte es ihm, wir sagten es ihm. Er glaubte es nicht. Nein, zu Befehl. Erst als ein japanisiertes Stück von der alten Sixth Avenue S-Bahn in seinem Hirnkasten stak, da musste er daran glauben. Als später La Motta, eine halb bewusstlos geschlagene Fleischmasse und nunmehr Ex-Champion, auf dem Schemel in seiner Ecke hockte, stand Ray allein vor der Menge, schon ohne Handschuhe, aber noch mit bandagierten Händen, mit erhobener rechter Hand, deren Finger den Bekannten zuwinkten. Quer über die bandagierte Handfläche zog sich ein langer Streifen Blut. Sein eigenes oder La Mottas. Mit schwachem Lächeln, mit blutendem Mund und geschundenem Auge sah er sehr klein aus und sehr menschlich und sehr einsam. Die auf die Straßen der Vergangenheit rasten, um einander auf Wacht im Rennwagen Golgatha der Gefängniseinsamkeit oder in einer Birminghamer Jazz-Auferstehung zu sehen. Dean besaß ein Pferd, aber seine wahre Liebe galt, wie alle Welt wusste, den Rennwagen. Einen Anfängerpreis hatte er sich bereits geholt. Die Produzenten waren außer sich darüber, dass er Autorennen fuhr. Er peinigte sie bis aufs Blut, indem er sagte: Der Tod auf der Piste ist der glorreichste, den es gibt. Freunde schenkten ihm einen Christophorus-Anhänger, aber die Filmgesellschaft hatte auf einer Klausel im Vertrag bestanden, der zufolge Dean auf keinem Rennen starten durfte, ehe der Film nicht abgedreht war. Am 30. September 1955 war es soweit. Dean war nicht mehr an die Klausel gebunden. In Salinas sollte ein Rennen ausgetragen werden. Die meisten Fahrer ließen ihre Wagen auf Lafettenlastern zum Start bringen. Dean fuhr selbst. Er fuhr einen weißen Porsche Spyder, der die Startnummer 130 trug. Sein Automechaniker, ein Deutscher, fuhr mit ihm. Ein Pressefotograf folgte den beiden in einem Stationswagen. Dean wollte seine Kiste ausfahren. Er wollte spüren, was in dem Wagen steckte. Schon in Bakersfield stoppte ihn die Verkehrspolizei. Strafbefehl, weil er mit 100 Sachen durch eine 40-Kilometer-Zone gefahren war. Die Sonne war im Untergehen. Es fing an zu dämmern. Die Nadel kletterte immer weiter. Er holte das Letzte aus dem Wagen heraus. Mit 180 Stundenkilometern Geschwindigkeit stieß er bei Paso Robles auf freier Strecke mit einem Wagen zusammen, der von rechts auf die Hauptverkehrsstraße einbog. Es war ein Ford. Und der junge Mann am Steuer hieß Donald Turnipseed. James Dean war sofort tot. Die Lenkradsäule durchbohrte ihn. Turnipseed und der Mechaniker kamen mit dem Leben davon. Bill ist hinüber, der auf einem wasserglatten Silberhengst ritt und 1, 2, 3, 4, 5 Tauben einfach so zerbrach. Jesus, er war ein stattlicher Mann. Und was ich wissen möchte, ist, wie Ihnen Ihr blauäugiger Knabe gefällt, Mr. Tod. Alles, was er gesagt hat, war rau. Einfach rau. Der klassische Zweikampf, sei es in der Mythologie, in der Geschichte, in der Stierkampfarena oder im Boxring, bleibt sich immer gleich. Ein schmächtiger, behender Mann von einnehmendem Äußeren kämpft gegen ein hässliches Ungetüm, das größer und stärker ist als er, und besiegt es. Aber James Dean hat sein Ungetüm nicht besiegt. Der echte Boxer gebraucht seinen Kopf und gestaltet sich Runde um Runde den Kampf nach seinem eigenen Tempo. Wo hatte James Dean seinen Kopf? Es war Ray Robinsons Plan, den Stier bis in die Zehenspitzen zu ermatten, bevor er ihn zum Opfer darbrachte. Hatte James Dean einen Plan? Kennt die finstere Jugend Amerikas überhaupt ihren Stier? Die Schönheit in dem verzweifelten Rhythmus, den dumpfen, sich drängenden Massen, im Tanzschritt der traumgeleiteten Massen, den Berg hinunter. Verstummen muss das Gequatsche von der Schönheit. Alles, was er gesagt hat, war rau. Einfach rau. Bei Gori, bei Jingo, bei G, bei Gash, bei Gam. Einfach rau. Und ist auferstanden im Geistergewand des Jazz, im Schatten der goldenen Blasorchester. Die Bliesen des nackten Geistes von Amerika lechzen nach Liebe in einem Eli, Eli, Lama, Lama, Sabachthano Saxophonschrei aus, der die Städte bis aufs letzte Radio erzittern ließ. Und das Urherz des Lebensgedichts ward ihnen aus dem eigenen Leibe geschnitten, um essbar zu bleiben, 1000 Jahre lang. Der Tod des James Dean. Eine Montage von Alfred Andersch. Es sprachen Ludwig Kremer, Hermann Schomberg, Rolf Beusen, Klaus Kammer, Heinz Schimmelpfennig, Herbert Fleischmann, Hans Bernhard, Wolfgang Schwarz, Friedrich von Bülow und Horst Bergmann. Regie Friedhelm Ortmann. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit dem Hessischen Rundfunk und Radio Bremen aus dem Jahre 1959.